Die Aussicht auf weniger Gewalt in Syrien schwindet weiter. Angesichts der fortgesetzten Angriffe auf die Stadt Aleppo droht US-Außenminister John Kerry seinem russischen Kollegen Sergei Lavrov, die Syrien-Gespräche abzubrechen. Kerrys Sprecher John Kirby erläuterte, Kerry habe Lavrov in einem Telefongespräch ein Ultimatum gestellt. Syrische und russische Angriffe auf Aleppo müssten umgehend enden. Erst dann könnte die geplante russisch-amerikanische Partnerschaft gegen den Terrorismus in Syrien aufgenommen werden. Russland müsse unmittelbare Schritte unternehmen, um den Angriff auf Aleppo zu beenden und eine Waffenruhe wiederherzustellen. Nach Kirbys Worten äußerte Kerry in seinem Gespräch mit Lavrov große Sorge über die Angriffe des syrischen und russischen Militärs auf Krankenhäuser, die Wasserversorgung und andere Infrastruktureinrichtungen in Aleppo. Kerry sagte, die USA machten Russland für den Einsatz schwerer Bomben in der Stadt verantwortlich. Die von den USA und Russland verhandelte Feuerpause war nach knapp einer Woche gescheitert. Danach eskalierte die Gewalt vor allem in der Stadt Aleppo. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sagte vor dem UN-Sicherheitsrat über die Lage in der Stadt: Stellen Sie sich ein Schlachthaus vor. Das hier ist schlimmer.